Good morning, good morning again. Guten Morgen und noch einmal guten Morgen. From sunny Sao Paulo. Aus dem sonnigen Sao Paulo. So what Paul is saying that, you know, in this world, they are so-called gods, whether they're in heaven or lords, master, whatever they call them. Paulus sagt also, dass es in dieser Welt sogenannte Götter gibt und auch im Himmel, egal ob sie nun Herren oder Meister genannt werden, wie auch immer. And he says, for us, there's only one God, so none of the others are really gods. Und er sagt weiter, für uns gibt es nur einen Gott, keiner der anderen ist also wirklich ein Gott. It's unbelievable for me how much attention Christians is given to the so-called God of this world. Es ist für mich unverständlich, wie viel Aufmerksamkeit die Christen den sogenannten Göttern dieser Welt schenken. So, you know, they find one Bible verse where it says the devil is the God of this world and they give a whole lot of attention to that God. Sie finden einen Bibelvers, in dem es heißt, der Teufel ist der Gott dieser Welt und schenken diesem Gott eine Menge Aufmerksamkeit. And they don't even see the context doesn't even say at all that he's a God. Dabei übersehen sie, dass der Kontext nicht einmal besagt, dass dies alles Götter sind. So don't give your time, your strength, your energy, your focus and attention to any other so-called God, only to the true God. Verschwende deine Zeit, deine Kraft, deine Energie, deinen Fokus und deine Aufmerksamkeit nicht für irgendeinen anderen sogenannten Gott, nur für den wahren Gott. He is our true loving and caring Father. Er ist unser wahrer, liebender und fürsorglicher Vater. And everything else has been created. Alles andere wurde erschaffen. So every demon has been created. Jeder Dämon wurde erschaffen. Satan himself has been created. Satan selbst ist erschaffen worden. He's not the opposite of God. Er ist nicht das Gegenteil von Gott. Look, and now Paul talks about this only true God, our Father. Schau mal, jetzt spricht Paulus über diesen einzig wahren Gott, unseren Vater. Out of him is all things. Vers 6, von ihm geht alles aus. And our lives are lived for him. Und wir leben für ihn. So if my life is lived for God, then why do I worry that if somebody has offered something to somebody, it can affect me? Wenn ich mein Leben also für Gott lebe, warum mache ich mir dann Sorgen, dass es mich beeinflussen könnte, wenn jemand einem anderen etwas vorschlägt? Don't go to that concert because that music has power for a demon to get you. Geh nicht auf dieses Konzert, denn diese Musik gibt einem Dämon Macht, dich zu kriegen. Go to any concert you want to, as long as it doesn't mess with your heart. Geh auf jedes Konzert, auf das du möchtest, solange es dein Herz nicht durcheinander bringt. Tell you what, there are too many Christian songs that mess up your heart too bad. Es gibt so viele christliche Lieder, die dein Herz sehr verwirren. So once we understand that our God, the Father, is the only true God, the natural result has to be like Paul says, we live our lives for him. Wenn wir also verstanden haben, dass unser Gott, der Vater, der einzig wahre Gott ist, muss die natürliche Folge sein, wie Paulus es sagt, wir leben unser Leben für ihn. So who do you live your life for? Für wen lebst du also dein Leben? Who do you give the attention and the focus? Wem schenkst du deine Aufmerksamkeit und deinen Fokus? And of course then he continues to say, and there is one Lord Jesus, the anointed one, through whom we and all things exist. Dann fährt er folgendermaßen fort, und es gibt nur einen Herrn, Jesus, den Gesalbten, durch den wir und alle Dinge geschaffen wurden. Now we understand that nothing was created without Jesus. Wir verstehen somit, dass nichts ohne Jesus geschaffen wurde. So, look. Also schau. You know, and even Hebrews says it, that Jesus was involved in all of the creation. Auch der Hebräerbrief sagt, dass Jesus an der gesamten Schöpfung beteiligt war. Now, since everything exists through Jesus our Lord. Da nun alles durch Jesus unseren Herrn existiert. What does it mean? Was bedeutet das? You know, if God and Jesus is not the center of everything, you will obviously focus on other things. Wenn Gott und Jesus nicht das Zentrum von allem ist, wirst du dich offensichtlich auf andere Dinge konzentrieren. You will obviously be afraid of all sorts of demons and devils and gods and the world and who knows what. Du wirst irgendwann Angst vor allen möglichen Dämonen, Teufeln, Göttern und der Welt und wer weiß, vor wem auch sonst noch Angst haben. I've found out. Ich habe herausgefunden, And this is just my own personal experience. Und das ist nur meine persönliche Erfahrung. I found that the people who have not grasped this truth of what we have in the Lord Jesus. Dass Menschen, die diese Wahrheit nicht begriffen haben, was wir in dem Herrn Jesus haben. And people who constantly believe that demons still have power and generational curses and my life is in a mess because some wary demon came in. Die ständig glauben, dass Dämonen und Generationsflüche immer noch Macht haben. Die denken, dass ihr Leben in einem Schlamassel ist, weil irgendwo ein Dämon hereingekommen ist. I found out that these people never come to true freedom. Ich habe herausgefunden, dass diese Menschen nie zur wahren Freiheit kommen. Whenever they finally got rid of a demon, they find three more. Wann immer sie endlich einen Dämon losgeworden sind, finden sie drei weitere. Whenever finally they broke one curse, they found four more. Wann immer sie endlich einen Fluch gebrochen haben, finden sie vier weitere. So I don't believe the answer is to try to find all of the demons, powers, gods of this world to stop harassing you. Ich glaube nicht, dass die Antwort darin besteht, zu versuchen, alle Dämonen, Mächte und Götter dieser Welt zu finden, damit sie aufhören, dich zu belästigen. I believe the answer is to find out that through God and Jesus everything has been resolved. Ich glaube, die Antwort ist herauszufinden, dass durch Gott und Jesus alles vollbracht ist. He's the only Lord, through him everything exists, so no more fear of any other being. Er ist der einzige Herr, durch ihn existiert alles, also keine Angst mehr vor anderen Wesen. If we would put only half as much focus on Jesus as we do on what the devil can do to us. Wenn wir uns nur halb so sehr auf Jesus konzentrieren würden, wie auf das, was der Teufel uns antun kann, we would already walk in an incredible sense of victory every single day of our lives. Dann würden wir bereits jeden einzelnen Tag unseres Lebens in einem erstaunlichen Gefühl des Sieges wandeln. So we follow Jesus, through whom everything exists, even the devil exists through Jesus. Wir folgen also Jesus nach, durch ihn existiert alles, sogar der Teufel existiert durch Jesus. We follow Jesus, who shouted, it's done, it's finished, it's all settled, the war is over. Wir folgen Jesus, der geschrien hat, es ist getan, es ist vollbracht, es ist alles beendet, der Krieg ist vorbei. If the war is over, then why do we still focus on the warfare? Wenn der Krieg vorbei ist, warum konzentrieren wir uns dann immer noch auf die Kriegsführung? Because we still believe there are too many gods of this world that can have some power over our lives. Weil wir immer noch glauben, dass es zu viele Götter in dieser Welt gibt, die eine gewisse Macht über unser Leben haben können. And that was one of the problems they had there in Corinth. Das war eines der Probleme, die sie dort in Korinth hatten. So Paul's going to give us some very clear instruction. How do we handle those people who still believe in all this? Paulus gibt uns eine klare Anweisung, wie wir mit den Leuten umgehen sollen, die immer noch an all das glauben. And we're going to learn how we're going to deal with these brothers and sisters. Wir werden somit lernen, wie wir mit diesen Brüdern und Schwestern umgehen sollen. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.